Fein sein, beieinander bleiben. Fein sein, beieinander bleiben. Mord regnen oder binden oder aber schneiden. Fein sein, beieinander bleiben. Fein sein, beieinander bleiben. Scheit sein mit deinen Tappen, Scheit sein mit deinen Tappen. Es steht oft der Fuchs in der Zipfelkappen. Scheit sein mit deinen Tappen, Scheit sein mit deinen Tappen. Frisch sei mit Oma Mocken, frisch sei mit Oma Mocken, und geh da dein Häusel und die Lirken brocken. Frisch sei mit Oma Mocken, frisch sei mit Oma Mocken. Treu sei mit Aussiegrasen, treu sei mit Aussiegrasen, denn die Liebe ist so zart wie das Offenblasen. Treu sei mit Aussiegrasen, treu sei mit Aussiegrasen.